Hand läuft. Gut. Dann war ran an den Wahnsinn. Geht's los? Ja, ja. Wir laufen. Alles klar. Die Augen zu, Herrschaften, Silenzium alle. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres Hörspielmagazins Cinch, Ihre Verbindung zur akustischen Kunst, mit Michael Langer am Mikrofon. Heute widmen wir uns ausführlich einem einzigen, einzigartigen Hörspiel, nämlich Klaus Bulerts Vertonung des Jahrhundertromans Ulysses von James Joyce. Ein 22 Stunden, ja, Sie haben richtig gehört, ein 22 Stunden langes Hörspiel in 18 Teilen. Diese Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk als Co-Produzenten überschreitet die üblichen Hörspielgrenzen und setzt auch gewohnte Sendeabläufe außer Kraft. Denn die ersten 7 Teile des Ulysses können Sie hier bei uns im Deutschlandfunk hören zum Bloomsday am Samstag, dem 16. Juni von 20.05 Uhr bis 3 Uhr nachts. Und der federführende Südwestrundfunk reserviert für die Ursendung aller 18 Teile sein zweites Hörfunkprogramm gleich diesen ganzen Tag lang. Am 16. Juni von morgens früh um 8 bis zum darauffolgenden Morgen um 6 Uhr können Sie auf SWR 2 den gesamten Ulysses hören. Dieser berühmte, fast 1000 Seiten lange Roman, der längst zu den Klassikern der Weltliteratur zählt, spielt bekanntlich in Dublin und an einem einzigen Tag, eben am 16. Juni 1904, am sogenannten Bloomsday. Ein Tag im Leben des Anzeigenakquisiteurs Leopold Bloom und des jungen Lehrers und Dichters Stephen Dedalus. Zwei Helden, die Joyce, wie viele weitere Figuren auch, auf ihrer modernen Odyssee durch die irische Metropole begleitet. Und dabei lässt er den Leser teilhaben, nicht nur an zuweilen abenteuerlichen äußeren Ereignissen, sondern vor allem auch am Innenleben, am immerfort strömenden Bewusstsein seiner Figuren. Danke, alter Freund, rief er munter. Danke, das reicht dicke. Der Roman ist natürlich in der Rezeption, in der Literaturgeschichte etwas ganz Besonderes. Ulysses ist nicht irgendein Roman, sondern es ist schlechthin der Roman der Moderne. Der renommierte und vielfach ausgezeichnete Hörspielmacher Klaus Bulert besorgte die Bearbeitung des Ulysses in der deutschen Übersetzung von Hans Wollschläger. Außerdem ist Bulert verantwortlich für die Musik und nicht zuletzt führte er Regie bei dieser Großproduktion mit über 40 namhaften Schauspielern wie Corinna Harfouch, Jens Harzer, Dietmar Behr und Manfred Zapatka. Der Regisseur Klaus Bulert. Der erste Schritt einer solchen Produktionsvorbereitung besteht natürlich darin, dass man erstmal den Roman bearbeitet, das heißt eine Fassung erstellt, die einem ermöglicht, eine akustische Umsetzung dieses voluminösen und ja auch schriftsprachlich entwickelten Romanes sozusagen in die andere mediale Ebene zu übersetzen. Und das muss man schon sehr genau und sehr korrekt überlegt tun, wenn man ein solches geschriebenes Werk wie den Ulysses in eine akustische Form bringen will, eine quasi dramatische oder Erzählform bringen will. Das heißt, man führt einen schriftsprachlich konstruierten Romanduktus in eine akustische Welt zurück, in die orale Welt des Erzählens zurück. Das muss man schon vorbereitend bei der Bearbeitung versuchen, für sich herauszufinden, welchen Weg man da gehen kann, welche Kürzungen, welche Teile man beibehält, welche Teile unmöglich sind beizubehalten. Oder man macht eine Lesung, indem man das komplette Werk komplett durchliest. Das war aber nicht mein und das unserer Redaktion Vorhaben, sondern wir wollten tatsächlich eine gekürzte und pralle, lebendige Fassung des Ulysses machen. Nicht um das Buch zu ersetzen, sondern um eine Entsprechung auf der akustischen medialen Ebene zu schaffen. Das ist ganz schön am Anfang, das erste Gesprochene, ist ja Latein, ich habe es schon entrückt. Aber es wird intoniert, also das erste Laut ist schon Musik dabei, nicht? Ist auch eine Einladung an ein Hörspiel, nicht? Dass man eben, denn das Hörspiel intoniert das Ganze ja. Fritz Senn ist einer der profiliertesten Kenner der Werke von James Joyce und seit 1985 Leiter der Zürcher James Joyce Foundation, die Archiv- und Fachbibliothek, Dokumentationsstelle und ein wichtiger, lebendiger Treffpunkt ist für Forscherinnen und Forscher sowie zahlreiche Lesegruppen. Senn kennt mehr als einen Grund, warum es sich lohnt, Joyce zu entdecken. Wobei ich es nicht so fasse, warum man ihn lesen soll. Das ist sowas wie eine Aufforderung. Auch hier, wir betreiben hier keine Bekehrungen. Nicht? Es ist mehr, was ich gespürt habe. Es ist so eine Angst hier, so eine... Man getraut sich nicht. Der Joyce ist sehr hoch klassiert, nicht Champions League, nicht? Also das ist ganz schwierig. Praktisch so eine Art intellektuelle Oberklasse, wo man sich bewähren muss. Und das ist keine sehr günstige Haltung, um zu lesen, nicht? Das ist dann nicht entspannend. Also man nähert sich Joyce auf Zehenspitzen, nicht mit so besonderen Gehabe, was sich ja auch oft ausdrückt in Gesprächen. Und das ist hochgestochen, ja, habe ich nie gemocht. Fritz Senn, übrigens 1928 in Basel geboren, stand bei dieser großen Ulysses-Hörspielproduktion als wissenschaftlicher Berater zur Verfügung. Er war Mitherausgeber der Frankfurter James-Joyce-Ausgabe und neben dem Anglisten Klaus Reichert auch Lektor der deutschen Übersetzung des Ulysses von Hans Wollschläger, aus der schließlich Bulerts Hörspielbuch entstanden ist. Und ich weiß, als mir dann mit Wollschläger über Ulysses... Damals war noch brieflich verkehrt, und das ging auch nicht anders, dachte ich oft, aber der Blum, der würde nicht so sprechen. Und wollte, ja, doch, ich glaube, der würde so sprechen. Ja gut, und das gibt es dann eben auch beim Hörspiel. Und eben, was man da beim Hörspiel, wenn man nicht einfach das Ganze runterleiert, was ja hier nicht geschieht, dann ist natürlich die Sache der Auswahl, der Besetzung, Betonung und all das, das ist natürlich dann da, nicht? Und ich glaube, bei dieser Hörspiel geht es ja nicht um eine sklavische, textgetreue Lesung, nicht? Sondern wird etwas damit gemacht. Das ist nicht eine gewisse Regie. Nicht? Joyce hat ja auch nicht einfach die Odyssee wiedergegeben, sondern ganz anders. Ist ganz frei damit verfahren. Eine Art Remake unter ganz anderen Voraussetzungen, schon weil das Medium ein bisschen anders ist. Nicht? Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt. Ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Das erste Kapitel ist natürlich dieser berühmte Anfang, wo Buck Mulligan mit dem Rasierbecken am Ufer des Ozeans steht und sein Introibo ad altare Dei, das heißt das Stufengebet, performt als blasphemische Übung, die Joyce unbedingt wollte. Die leben da zu dritt oder wohnen zurzeit da im Martello-Turm in der Nähe von Dublin am Strand von Sandy Cove. Und für mich war wichtig, dass sich sofort herstellt. Wir sind am Meer, wir sind in Irland und wir haben es mit einem blasphemischen, kraftvollen Gedankenübung eines Buck Mulligan zu tun, der sich da über die katholische Kirche hermacht. Und dieses Bild sollte für mich da sofort entstehen und gleich mit dem Einstieg. Und die Art und Weise, dass das mit einem Dudelsackmotiv anfängt, mit Trommeln im Hintergrund und mit dem Stufengebet, mit der katholischen Form des Stufengebetes, Introibo ad altare Dei, also wir steigen die Stufen hinauf in den Raum, in diesen Raum Gottes. Wir betreten einen mystischen Raum, der anders funktioniert als andere Räume. Das sollte sich sofort einstellen und das habe ich versucht mit dieser Einstiegsmusik, die ja doch sehr charakteristisch geworden ist, sofort herzustellen. Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Ein gelber Schlafrock mit offenem Gürtel bauschte sich leicht hinter ihm in der milden Morgenluft. Er hielt das Becken in die Höhe und intonierte Introibo ad altare Dei. Kinch! Wo bist du, Kinch? Introibo ad altare Dei. Komm schon! In Troebo ad altare Dei. Komm rauf! Ad Deum Hiletificat. Innehaltend spähte er die dunkle Wendeltreppe hinunter und kommandierte grob: Kinch, komm rauf, du feiger Jesuit! Feierlich schritt er weiter und erstieg das runde Geschützlager. Dort machte er kehrt und segnete würdevoll dreimal den Turm, das umliegende Land und die erwachenden Berge. Die jungen Leute von heute, die vieles genannt, ich mache jetzt keine Klage über den Niedergang der Kultur, aber ich merke zum Beispiel, dass die jüngeren Leute den biblischen Ton nicht mehr erkennen. Und das ist schon was, dass also viele Resonanzen, die noch da waren, eben nicht mehr vorhanden sind. Und dann ist es natürlich gut, gewisse Dinge zu verdeutlichen. Es ist ja auch, es ist eben verhaftet in der Zeit, es ist auch ein Rückblick. Ich meine, es ist ja ein seltsam paradoxes Verhältnis. Joyce gilt ja zu Recht als einer der wirklichen Pioniere, der weitergegangen ist als irgendwo sonst. Und jedes Mal, bei jedem neuen Schritt, Anhänger verloren hat. Die sagen, jetzt gehst du zu weit, jetzt spinnt er ganz nicht oder so. Also immer vorwärts gerichtet, aber auch rückwärts, eben zur Odyssee, zum Latein der Kirche, zu in diesem Kapitel den Kirchenvätern. Also es ist auch immer, die ganze Vergangenheit ist praktisch eingepackt in der Gegenwart. Ne? Und so ist eigentlich alles auch ein Zusammenfluss der ganzen Tradition, nicht der ganzen natürlich, stellvertretend, der ganzen Tradition, die sich hier wiederfindet. Und diese jungen Leute, Stephen Dedalus und dann der Gast, die sind natürlich gebildete Leute, die können auf dieser Ebene spielen. Buck Mulligan lugte kurz unter den Spiegel und deckte dann mit pfiffiger Miene das Becken zu. »Husch, husch ins Körbchen«, sagte er streng. Und im Ton eines Predigers, »denn dies, o geliebte Gemeinde, ist der wahre eucharistische Jakob.« »Leib und Seele, Potz, Blut und Wunden, getragene Musik, wenn ich bitten darf. Die Augen zu, Herrschaften. Ein Moment, kleine Panne mit den weißen Korpuskeln. Silenzium alle.« Er spähte in die Höhe und stieß einen langen, leisen, rufenden Pfiff aus. Dann verhielt er eine Weile in gespannter Aufmerksamkeit und seine ebenmäßigen weißen Zähne glitzerten hier und da golden gepunktet. Rhysas, Thomas. Zwei starke, schrille Pfiffe antworteten durch die Stille. Danke, alter Freund, rief er munter. Danke, das reicht dicke. Stell den Strom ab, ja? Ich find's ganz lustig, Mann. Was denkt ein Leser, der jetzt nichts weiß? Leider weiß man immer schon zu viel bei Joyce. Der kauft oder borgt oder stiehlt ein Buch, das heißt Ulysses, also Englisch. Da könnte man im 19. Jahrhundert denken, ja, das ist eines dieser vielen Neubauer, Iphigenie und ich weiß nicht was, da gab es ja jede Menge, nicht? Nein, erstens mal ganz allgemein. Und dann das Erste, was einer macht, ist, er rasiert sich am Morgen, das Gewöhnlichste. Also das Kennzeichen der griechischen Helden von Troja, der Bart, der wird schon gleich entfernt. Und man ist eben nicht im alten Griechenland, sondern irgendwo an der Küste in Irland. Man weiß nicht genau, wo übrigens. Also aus dem ersten Kapitel wird nicht ersichtlich, wo wir sind. Wir sind auf einem Turm. Es wird ein bisschen erklärt, weil sich jemand danach erkundigt, was es mit diesen Türmen auf sich hat. Das waren Befestigungstürme gegen eine mögliche französische Invasion. Wurden nie benutzt. Aber wo der genau steht, weiß man nicht, wenn man es nicht ohnehin weiß. Es kommt erst langsam zustande. Also es ist bei Joyce typisch ein verzögertes Verständnis. Anthony Burgess, der von Clock Orange, der auch ein gutes, aber ambivalentes Französisch hat, mal geschrieben, wie ein gewöhnlicher Schriftsteller, das war wohl an einem Junitag an der Küste von Irland, auf einem alten Turm mit geschichtlicher Hintergrund, finden sich drei Leute zusammen und so. Wie ein herkömmlicher Erzähler. Aber hier, wir werden einfach reinversetzt, hören zu und müssen uns zurechtfinden. Joyce hilft nicht. Andererseits haben wir mehr, als wir beobachten können, denn indem wir zu den Gedanken kommen, also was vorgeht in diesem Stil. Damit ist man privilegiert, aber auch wieder benachteiligt, denn man muss sich selber auch nicht erklären, was man eh weiß, was gewöhnlich ist. Man guckt den Ort, wo man immer wohnt, auch nicht an, den sieht man nicht mal mehr. Also, das sind so diese Schwierigkeiten. Und wie gesagt, das Erstaunliche ist nicht, dass wir vieles nicht verstehen, sondern dass uns Joyce hilft, es eben doch allmählich zu verstehen. Das heißt, vorerst mal zusammenzusetzen, immer vorbehältlich. Es kann dann immer was anderes kommen. Nicht? Und das ist ja im Grunde ein Vorgang, der alltäglich ist. Nicht? Wir kriegen ja meistens keine Fußnoten mit, wenn man irgendwo in einer neuen Situation ist. Ja, yeah. Ach so. Also, fangen wir denn mit dem Text an? Oder? Würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Mhm. Gut. Wir gehen an Schalter. Wir gehen an Schalter. Ich gehe an Schalter. Oh Gott. Wir hören hier die Schauspielerin Corinna Harfuch, die sich mit ihrem Regisseur Klaus Buhlert auf die Sprachaufnahme vorbereitet. Unterstützt werden sie vom Toningenieur Andreas Meinitzberger. Sag mal, wo machen wir die Erzählerposition eigentlich? Das können wir machen, ja, wann die Corinna es will. Ja, ich habe mir das noch nicht überlegt. Weil ich nicht ganz genau weiß. Wir haben ja gestern Valentine im Schalltoten aufgenommen und Corinna wird wahrscheinlich für den formalen ersten Part Erzählerfunktion vorne, also im wahrscheinlich sitzen wollen, dann hinterher wie bei unserer Sirenen-Episode wahrscheinlich dann im Raum spielen. Ach so, willst du Milan noch vorspielen? Was noch? Milan? Du brauchst den ersten Lauf, den er im Studio gemacht hat. Weil die anderen beiden waren im Schalltoten. Und da haben wir ja noch mal Variationen dazu gemacht. Und ich denke, wir sollten den ersten nehmen. Alle los zu einer Saufparty. Genau. Genau die ist es. Und spiel doch noch mal nur an für mich. Der zweite war der leisere, ne, von den beiden. Der im Namen, mit Namen Mikrofonierung im Schalltotenraum. Milan, ja? Ja. Ja. Alle los zu einer Saufparty. Arm in Arm. Holland die Straße runter, Bonafides. Ja, ja, genau die. Mhm. Aber wir spielen die erste, wir ja? Wir spielen die erste. Okay. Jetzt. Mhm. Und sag mal, ist ja der erste, der Kapitel 14 jetzt was aufgenommen hat? Oder hast Nein. du schon andere Sachen? Bernhard, hast du gehört? Mulligan, hast du ja, gehört? Ja. Das ist die Art, die er es gemacht hat? Ja, okay. Und dann gibt es, Zappi habe ich noch nicht aufgenommen. Ja. Du wirst Nummer 3, dann habe ich Milan. Den Schluss auf, mit Milan habe ich den Schluss aufgenommen. Ja. Wenn du den hören willst, kann ich dir den auch vorspielen. Ja. Corinna Harfuch präsentiert an diesem Aufnahmetag Texte aus dem 14. Kapitel des Ulysses, genannt Die Rinder des Sonnengottes. Das Band läuft. Wie heißt denn die 216. Fassung? Weiß ich nicht mehr. Gedenke des Ents, welches da ist, dein Tott und der Stob, der keins Menschen schonet, so geboren ist vom Weibe, dann, als er nacket kommen ist von seiner Mutterleibe, also nacket wird er wieder dahin fahren. Der Mann, der kommen war in das Haus, sprach nun mit der Amme und fraget er sie, wie das es stünd um das Weib, das im Kindsbett lag allda, und antwortet die Amme ihme und sprach, dass jenes Weib in den Weben läg, volle 3 Tag schon, und dass es wird ein gar schwere Geburt, will nach nit zu erduren. Also mir ist es nicht so wichtig, heute im Kapitel 1 und morgen im Kapitel 17 zu arbeiten, obwohl es beim Ulysses natürlich ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Der Ulysses hat, wie Sie schon richtig sagten, sehr unterschiedliche Strukturen für jedes einzelne Kapitel. Also eigentlich sind es 18 in sich geschlossene einzelne Hörspiele oder einzelne Episoden, die auch in unterschiedlichster Weise strukturiert beziehungsweise auch von der Haltung der Figuren zum Teil auch mit unterschiedlichen Orten in Dublin in Verbindung gebracht werden. Joyce hat ja auch dazu noch eine zusätzliche Konstruktion, ein Konstruktionsnetz über den Roman geworfen, dass er jeder Episode ein bestimmtes Organ, eine bestimmte Wissenschaftsart wie Physik, Medizin oder eine bestimmte Art der Stilistik zuordnet. Zudem kommt natürlich, das muss man auch sagen, diese Abbildungsebene der Odyssee, die ja im Hintergrund permanent mitläuft, ohne jemals vordergründig wahrgenommen zu werden. Aber sie ist ständig da und das heißt, es ist ein Geflecht von sehr intensiven strukturellen Konstruktionsabsichten des Autors, die man natürlich auch bei der akustischen Umsetzung immer im Kopf haben muss oder beziehungsweise bei den Haltungen der Schauspieler berücksichtigen muss. Das ist aber etwas, was mir sehr gut gelingt, dass wir haben natürlich die Schauspieler nicht alle zusammen im Studio, das geht gar nicht. Bei der Besetzung, die wir haben, wäre das völlig unmöglich. Schauspieler sind viel beschäftigte Leute und haben immer Angst, arm zu werden. Sie arbeiten deshalb ununterbrochen und emsig. Und natürlich habe ich sie mal ein oder zwei Tage in der Woche oder vielleicht auch 4 Wochen hintereinander, einige Tage. Aber ansonsten sind die so beschäftigt, dass man dann überlegen muss, wie man das überhaupt praktisch bewältigt bekommt. Wir machen das so, dass wir die Schauspieler x'en, das heißt, bestimmte Figuren sind da, bestimmte fehlen, wie das nun mal praktischerweise so ist. Und wir bestimmen dann die funktionelle Abwicklung der Aufnahmen anhand der Schauspieler, die da sind. Das heißt, für mich bedeutet das, dass bei einem Werk wie Ulysses, wo ja nicht alle Schauspieler den Roman gelesen haben, wie ja auch nicht alle Bewohner dieses Landes diesen Roman jemals gelesen haben. Ich würde sagen, der Ulysses ist der am meisten ungelesenste Roman, den die Welt je erlebt hat. Von daher muss man viel erklären als Regisseur und muss auch Haltungen den Schauspielern immer wieder erklären. Zumal, wenn ein Schauspieler im 17. Teil am Nachmittag kommt und ein anderer Schauspieler hat im 12. einen Monolog am Vormittag, dann muss man relativ schnell die Taktik und die Art der Inszenierung ändern und der Erläuterung. Und das ist ein logistisches Problem und das ist ein Problem, was dann am Regisseur hängt. Aber da kann ich sagen, bin ich hinreichend begabt, um das durchzuhalten und hinzukriegen. Außerdem habe ich meinen Ulysses gelesen. Das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, um ein solches Projekt stemmen zu können. Ich kann nur sagen, ich weiß gar nichts. Ich auch nicht. Produkt. It is come by her there to lie in with her worshipful womb, because her term is up. Und nimmst du das auch? Bitte? Das zweite? Ja. Ja? Ja. Vollständig oder? Nein, arbeite das ein, weil ich gut finde, dass die Sprache in dieser Zeit, wie das Baby, das kommt aus einer Blastula, aus einer Morula, das entsteht durch Zellteilung und die Sprache entsteht einfach durch Entdeckung des Klanges. Man stößt sich am Schienbein, ah! Und dann, ah, hey, ja, aber nicht in der Zeit, die hier so suggeriert wird. Nein. Das nicht, aber. Das nicht, aber es ist so eine Reminiszenz, wie auch das Liebeslied. Das ist ja alles, was davor war. Das ist in der zweiten Ebene. Ja, hinten. Das ist schon richtig. Aber das, deine Begründung jetzt für dieses Experimentelle, das verstehe ich nicht ganz in dem Zusammenhang, sagen wir mal so. Die Sprache ist schon lange da. Also die Sprache ist schon lange da. Ja, aber die Sprache, das geht ja darum, dass die Sprache parallel der Entwicklung eines Babys, also eines Fötus, so, gesetzt wird. Dass sozusagen der Fötus im Mutterleib wächst, sich entwickelt zu einem vollständigen Menschen und parallel dazu wird dieser Vorgang über die Entwicklung und die Stilistik von Sprache und Literatur parallel bis zur Geburt, wo das Kind rauskommt, schreit und das Volk auf den Straßen den Jargon brüllt. Kommst du mit saufen? So, und das hat Joyce sozusagen als eine parallele Entwicklung, sowohl sprachlich als auch von dem inhaltlichen Beschreibungs-Ob oder Subjekt parallel gewählt. Ich verstehe. Und deshalb sind diese beiden Ebenen durchaus möglich. Also, ja, ich verstehe. Aha. Joyce hat eigentlich, ist immer ein anderes vorgestoßen. Und Ulysses fing eigentlich an, das war zuerst eine Kurzgeschichte, die er nie ausgearbeitet hat, beiseite legte, dann in Trest hervornahm, zu einem Roman ausgestaltete, wo er dann gleich wusste, das beruht in einer gewissen Sicht auch auf der Odyssee. Das unter seinen Händen wurde das zu was ganz anderem, also nicht zu einem gewöhnlichen Roman, eben mit der Unterlage Epos Odyssee, sondern zu etwas, was sich ständig änderte, also dass der Ulysses immer andere Gestalt annimmt, sich also verwandelt, voller Abwechslungen ist und eben auch ein Neuland vorstieß, einerseits in dem der innere Monolog, den es ja irgendwie auch schon gab, in dem der verfeinert wurde, sodass es plötzlich auffiel und man dafür auch ein Wort brauchte. Dann ist auch die Verengung, also das Close-up wie im Kino, wo Einzelnes an sich vielleicht Unbedeutendes genommen wird. Dann ist der ständige Perspektivenwechsel, auch der Wechsel der Tonart, der Wechsel des Stils, sehr viel ist parodiert worden. Dann geht Joyce auch noch einen Schritt weiter, indem sich das Buch an einzelnen Stellen selber kommentiert, also gewissermaßen auf sich selber verweist, auch um zu sagen, das ist nun einfach ein Kunstwerk, etwas Zusammengestelltes, etwas Gemachtes, Artifizielles. Im Gegensatz zum psychologischen Realismus, der auch vorkommt, dann gibt es sehr viele Parodien. Ich nehme an, Joyce hat gemerkt, als sehr arroganter, ehrgeiziger junger Mann, dass eigentlich alles schon geschrieben ist, dass alles schon dargestellt worden ist und man kann im Grunde das nur anders aufbereiten, also Remakes und neu darstellen, eben neu in der Art. Das Wichtige ist, wie Joyce mit dem Material umgeht, und es wurde unter seinen Händen immer anders. Ich nenne das den Zauberlehrlingseffekt. Also gewissermaßen hat etwas losgelassen, was dann überhand nahm, sich beinahe verselbstständigte, sodass es dann wieder einbauen musste. Und er wusste bestimmt am Anfang des Buchs 1915 nicht, wie das einmal werden würde, dass zum Beispiel eben dieses musikalische Kapitel heißt, was eigentlich die Musik, den Ton, den Wortlaut in den Vordergrund stellt und die Bedeutung ist dann eher sekundär, obwohl die natürlich auch da ist. Oder es gibt ein Kapitel, das kommt daher wie ein Schauspiel, und er hat Walpurgisnacht, das war auch ein Vorbild, wo alles dramatisiert wird, aber nicht nur das Geschehen, sondern auch die Gedanken, die Ängste, die Ziele, sich wie in einem Traum übrigens, und wo auch dann wiederum auf das Buch selber hingewiesen wird, dass es eben ein Buch ist, das bestimmte Kapitel hat und so weiter. Während ihr noch beratet, mache ich mal noch eine Version, ja? Ja? Ja. Ja. Danke. Gedenke des Ends, welches da ist, dein Tod. Und der Staub, der keins Menschen schonet, so geboren ist vom Weibe. Dann, als ein... Danke, wir sind auf der richtigen Spur. Also hier hat Joyce schon sehr viel gemacht, was einfach anders war, was es vorher so nicht gab. Und so hat das dann auch sehr viel bewirkt. So ist Joyce auch eine Herausforderung für Schriftsteller. Also Joyce hat sehr viele Möglichkeiten gegeben, die dann auch aufgegriffen worden sind und die natürlich auch, beunruhigen, die Leute, die sich herausfordern. Arno Schmidt ist ein gutes Beispiel, wie er, als man ihm mal sagte, da macht ja einer oder hat einer schon was gemacht, vorher, ähnlich wie Sie, das hat ihn auch ein bisschen durcheinander gebracht in vieler Hinsicht. Und ich erinnere mich auch sehr gut, dass Anthony Burgess einmal gesagt hat, Joyce is a damn nuisance. Joyce is ein Ärgernis. Also wie geht man um mit diesen neuen Möglichkeiten, ohne dass man vielleicht die Begabung von Joyce selber hat? Also Joyce hat hier sehr viel beunruhigt, auch sehr viel herausgefordert. Wobei man auch natürlich sagen kann, ich verstehe das gut, ja, ich sehe, was er da alles gemacht hat, aber beeindruckt mich nicht. Für mich ist das nicht Kunst. Ich zitiere ja immer gern, und er hängt auch bei uns in der Stiftung, eine Aussage von Reich Ranitzky, der sagte, Joyce wird überbewertet in Deutschland, überschätzt. Und zwar, weil ihn kaum jemand gelesen hat. Also die Logik dahinter ist, wenn man ihn denn lese, dann sähe man, dass da gar nicht so viel los ist, des Kaisers neue Kleider. Das ist auch möglich, ich stelle es dahin. Es ist eben sehr schwer, in Literatur, in Kunst es zu bewerten. Einerseits möchte man ja immer etwas Neues. Und wenn es dann kommt, dann ist man vor den Kopf gestoßen. So geht das immer und überall. Unterdessen ist Joyce natürlich etabliert, sogar so zu etwas wie ein Klassiker geworden, was ihn dann auch leicht wieder als langweilig abstempelt. Gedenke des Ends, welches da ist. Dein Tod und der Staub, der keins Menschen schonet so geboren ist. Vom Weibe dann, als er nacket kommen ist von seiner Mutter Leibe, also nacket wird er wieder dahin fahren. Der Mann, der kommen war in das Haus, sprach nu mit der Amme und fraget er sie, wie, dass es stünd um das Wieb, das im Kindsbett lag, allda, und antwort die Amme ihme und sprach, dass enes Wieb in den Weben läg, volle 3 Tag schon, und dass es wird ein gar schwere Geburt, viel nach nit zu erduren, doch über ein kleines sei ihr Stund jetzend da, und sprach sie noch, dass gar viel Geburt sie hätt eher gesehen von Frauen, doch nie mehr keine so schwer sei gewest als dieser Fraue Geburt. Ja, bei der Musik ist es eine phänomenale Geschichte, die ich von Anfang an ganz wundervoll fand und die mir geholfen hat, in den Joyce'schen Kosmos einzusteigen. Joyce hat einen Sänger, einen Tenor zum Vater gehabt, der auch ein passabler Pianist war. Und der hat dafür gesorgt, dass sein Sohn ebenfalls eine Gesangsausbildung erhält und auch eine Klavierausbildung erhält. Und so ist es gekommen, dass Joyce im Laufe seines Lebens sehr viele Notenblätter gesammelt hat, so ungefähr, glaube ich, 5 bis 6 Schuhkartons voll gesammelte Songs irischer Opernauszüge. Joyce hat aus diesen Songsheets in extremster, manchmal überbordender Weise Auszüge einfach in seinen Ulysses hineingeschrieben. Also ganze Passagen von Songtexten, zum Beispiel Seaside Girls im Kapitel 11, Sirenen, was natürlich eine große Herausforderung bezüglich der Hörspielfassung. Man muss ständig sozusagen Originalmusiken, die Joyce auch zitiert bzw. selber gesungen hat, versuchen umzusetzen und zu komponieren, hat natürlich auch einen großen Vorteil, dass man hinsichtlich der musikalischen Auswahl sehr authentisch im Joyce'schen Kosmos-Kontext bleibt. Also ich konzentriere mich in erster Linie auf die Musiken, die Joyce selbst erwähnt hat. Es gibt auch ein ziemlich interessantes Songbook, was sich also mit allen Werken, die Joyce in seinem Leben, in allen seinen Büchern zitiert hat, die auch herausgegeben wurden, das Songbook von Frau Bauerle, 1984 erschienen. Und das habe ich dank Fritz Senn von der Joyce-Stiftung in Zürich zu meiner Verfügung gehabt. Und da habe ich mich auch dann weitlich, was die Motive anbetrifft, bedient und konnte mich mit dem musikalischen Kontext sehr intensiv auseinandersetzen, den Joyce, wie gesagt, selber in seiner Jugend und dann auch als reifer Mann am Klavier gesungen bzw. gespielt hat. Also ich mache zum Teil viel selbst. Ich spiele einige Instrumente passabel, sodass ich das selbst machen kann. Habe auch ein kleines Produktionsstudio, in dem ich das machen kann. Habe aber auch viele Freunde, die gute Musiker sind und die mir beim Einspielen dann behilflich sind. Und das ist ein Prozess beim Machen, der sehr facettenreich und sehr unterschiedlich ist. Zum Teil nehme ich das Material dann auch mit ins Hörspielstudio bei den Schauspieleraufnahmen und singe zum Beispiel die Passagen im Kapitel Rinder des Sonnengottes selber ein als Demofassung für Schauspieler, die zum Beispiel jetzt nicht notensicher sind oder lieber eine Demo-Fassung von mir hören wollen, die singe ich dann ein, schicke die als MP3-Fassung an die Schauspieler per Computer. Die können die dann zu Hause vorbereiten, üben und im Studio dann mit der originalen Musik, die ich mitbringe, zusammen dann performen. The boys observe the latest thing in socks. They learn the time by looking at their clocks. Those girls, dear girls, those lovely seaside girls. Gertie, komm schon! Komm mal mit! They've diamond rings and dainty feet, golden hair from Regent Street, lace and grace and lots of face, those pretty little seaside girls. Seaside girls, das wird erwähnt, Blum bekommt einen Brief von seiner Tochter und die erwähnt dieses Lied. Das ist ein Musical-Lied. Also, es war nämlich damals, man konnte zum ersten Mal gemeinsam baden. Nicht? Und das war natürlich frivol. Nicht? Und da Mädchen nicht am Strand. Das Lied, eigenartigerweise, hat alle möglichen, nimmt vieles vorweg, was später vorkommt. Shakespeare weiß man ein bisschen, Hamlet ist immer dabei, Don Giovanni ist dabei, nicht? Das war, und hier ist dann einfach etwas Frivoles nicht, dabei. Und so ist es eben auch nicht nur aus der hohen Literatur, also eben Odyssee, Dante und all das Don Giovanni-Lied, sondern auch aus der und also Musical, die ein bisschen verachtet war. Also Gassenhauer, auch Blum ist auch in der Werbung tätig. Nicht? Das sind alles nicht, damals nicht angesehen ist, sondern es ist eben volkstümlich, nicht? Und da gehört eben das dazu. Martha zum Beispiel, jetzt ist aus der Oper Martha, die von Flotow, nicht? Die auch, die sehr, sehr berühmt war. My Girl, the Yorkshire Girl ist auch so ein lustiges Musical-Lied, das vorkommt. Rosie O'Grady ist ein irisches Lied. Dann Love's Old Sweet Song, das ist hier wichtig, weil das das Lied ist, das die Molly Bloom singen wird auf ihrem Bühnenauftritt in Belfast und dass sie am Nachmittag mit ihrem Manager übt. Und die werden auch etwas singen, nicht? Und das war ein sehr bekanntes, romantisches, für uns etwas sentimentales Lied, Love's Old Sweet Song, das sich durch den, das übrigens auch unterdessen zum, würde ich sagen, zur Nationalhymne der Joyce geworden ist. An jedem Bloom's Day wird das tränenvoll gegen Mitternacht hin gesungen. Nicht? Das hat man jetzt übernommen. Wie ich das Stück bearbeitet habe, dann hat man, empfindet man, also hat man Entsprechungen, das heißt, man entdeckt in sich Räume und diese Räume baut man zusammen, diese Stimmen, diese Räume, die Haltungen der Figuren. Man versucht, oder das versuche ich zumindest, einen Transport dieses Textes, am Rhythmus des Textes, an der Art, wie Joyce dem Volke oder den Dublinern oder den Menschen und den Haupthelden aufs Maul schaut, versuche ich, Räume und akustische Entsprechungen zu finden, unverbrauchte Art zu erzählen im akustischen Bereich, dass ich meine Erfahrungen hier mitteilen kann. Und ich habe eben die Möglichkeit, dadurch, dass ich das Werk 6 Monate bearbeite, dann mit den Schauspielern, wie die Szenen ins Studio gehe, lange Zeit, meistens sind das Aufnahmezeiten von 100 Tagen, die man da im Studio zusammen ist, hat man die Möglichkeit, in einem Labyrinth so ganz langsam den roten Faden der Ariadne sich zu spinnen und dann anschließend beim Editieren so entsprechend dieses Labyrinth so wieder zusammenzusetzen, dass sich jemand, der den Roman nicht gelesen hat, beziehungsweise ihn nur zur Hälfte gelesen hat, dass der in eine Situation kommt und sagt, hey, ich verstehe plötzlich die Figuren, ich verstehe plötzlich den Zusammenhang, warum das so ist, warum das stilistisch so geregelt ist. Und das ist etwas für mich sehr Spannendes, denn dann wird jemand, der diesen Roman nur gehört hat, irgendwann dazu kommen und wird sich wieder an den Ursprung, an die Quelle des Textes begeben, um danach zu lesen. Und diese, also diesen, diese Ambivalenz, diesen Synergieeffekt, den finde ich großartig, dass man ein Werk, was in höchsten Form ungelesen ist, durch eine akustische Entsprechung wieder als Quelle offenlegt und diesen Roman wieder lesen kann. Und das ist, glaube ich, das Angenehme und das Wundervolle bei dieser Arbeit, dass man Sachen offenlegt, von denen man früher stand, als ich das Buch zum ersten Mal auf meinem Schoß hatte als junger Mann, habe ich dieses Geheimnis gespürt, dieses Buches, aber ich habe es nicht durchdringen können. Jetzt habe ich immer noch ein Geheimnis und ich kann es tiefer durchdringen. Und das ist genau der interessante Aspekt, der mir bei der Arbeit immer klarer wird und der mich auch, der mir die Energie gibt, durchzuhalten. Es bereichert mein Leben nicht nur als Literaturkenner oder als Akustiker, sondern es bereichert mein Leben auch im Verständnis der Menschlichkeit, der Humanität, der Art und Weise, wie Menschen miteinander leben, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie sich austauschen und wie sie sich bekämpfen. Und das ist etwas, was ich hier in einer geballten Ladung erfahren kann. Soweit der Hörspielregisseur Klaus Buhlert, der übrigens alles in allem 2,5 Jahre lang an dieser Mammutproduktion gearbeitet hat. Der Ulysses von James Joyce, ins Deutsche übersetzt von Hans Wollschläger, in der Bearbeitung mit der Musik und unter der Regie von Klaus Buhlert, eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk, wird in voller 22-stündiger Länge urgesendet am 16. Juni auf SWR 2 von morgens früh um 8 bis zum darauffolgenden Morgen um 6 Uhr.